deinen sanften Ton fühl ich mich ganz frei. Ich bin nicht allein, hab Begleitung bei, alles richtig klar an diesem endlosen Tag. Mit dem heiteren Lied und halt mir nicht blüht, nur in sanften Tönen soll das Leben sein. Lässt trübselig stöhnen, lass dich auf sie ein. Geh dein Weg stets frei, lach und sing dabei. Freude kommt dann schon in den sanften Ton, in den sanften Ton fühl ich mich ganz frei. Ich bin nicht allein, hab Begleitung bei, an diesem endlosen Tag mit dem heiteren Lied und halt mir nicht blüht, nur in sanften Tönen soll das Leben sein. Lässt trübselig stöhnen, lass dich auf sie ein. Dein Weg stets frei, lach und sing dabei. Freude kommt dann schon in einem sanften Ton.